Und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber, die rechtschaffenden Werke, sie sind bei deinem Herrn besser in der Belohnung und besser als Rückkehr.